Marie, ich bin verliebt in Sie. Es gibt nur eine, denn so ist keine wie die. Nun steht Marie, am Fenster vis-à-vis. Schau ich hinüber und sie schaut drüber, doch weiter kommen wir nie. Marie, du hast mir's angetan, im Spät und Früh. Schau ich dich an, wie trunken die Blicke funken. Marie, warum kommst du denn nie? Bei Mondenscheine zu mir, du kleine Marie. Ein kariertes Baumwollkleidchen, einen hellen Schurz und ein breites Band am Röckchen, das beinahe zu kurz. Dann den großen Zackenkragen und am blonden Haar hat das Mädel mit dem strahlend blauen Augenpaar. Sie heißt Marie, ich bin verliebt in sie. Es gibt nur eine, denn so ist keine wie die entzückende Marie. Und steht Marie, am Fenster vis-à-vis. Schau ich hinüber und sie schaut drüber, doch weiter kommen wir doch beide nie. Marie, du hast mir's angetan, im Spät und Früh. Schau ich dich an, die Blicke funken, Marie, warum kommst du denn nie? Bei Mondenscheine zu mir, du kleine Marie. Marie, warum kommst du denn nie? Bei Mondenscheine zu mir, du kleine Marie. Bei Mondenscheine zu mir, du kleine Marie.